den Museumbug, den lauschigen Museumspodcast. Und wir, das sind Martha, Jörg und Matthias. Wir waren heute in der Berlinischen Galerie für euch und hatten einen sehr schönen, kühlen, entspannten Nachmittag, weil es ist nämlich gerade so gefühlt 38 Grad im Schatten. Mhm. Und da haben wir gedacht, wir gehen in eine schöne, kühle Galerie. Das war eigentlich der einzige Gesichtspunkt und Grund, warum wir da. Nein, natürlich. Wie man es als guter Bildungsbürger tut. Genau. An einem heißen Tag ganz entspannt in eine schöne Galerie gehen. Genau. Und wir wollen euch heute in unserem Podcast ein bisschen davon erzählen, wie wir da herumgelaufen sind, herumflaniert sind. Und ja, will der Matthias erstmal nochmal, ach, jetzt haben wir ganz unsere tolle wie Struktur immer vergessen. Wir haben die Struktur mal wieder vergessen. Na toll, Museumbug, ne? Der strukturierteste aller Museumspodcasts. Nee, Struktur. Vielleicht ist das Erste, was die geneigten Hörerinnen und Hörer merken, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen anders klingen, weil wir haben ein wenig investiert in neues Equipment. Wenig investiert. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, möchte ich sagen. Wir haben den niedrigsten Preis bezahlt, um. Nein, das stimmt auch wiederum nicht. Nein, wir haben jetzt Headsets auf und wir klingen jetzt vielleicht ein bisschen anders als sonst und vielleicht ein bisschen besser. Ja. Das bleibt abzuwarten. Ja, Hauptsache wir klingen weiter so lauschig. Ja, und das ist total wichtig. Im Zweifelsfall behaupte ich einfach, Darth Vader macht jetzt bei uns mit beim Podcast. Ja, man hört unser Atmen. Ja. Also denkt dran, es ist furchtbar heiß heute. Habt Erbarmen mit uns. Genau, oh, aber apropos heiß, wir müssen unbedingt was trinken. Ah ja, Prost. Ah. Genau. Ob man das jetzt hört? Prost. Prösterchen. Cheers. Oh, jetzt mit Schluckgeräusch wahrscheinlich jetzt. Geil. Mm. Ah. Neumarkter Lamsbräuzisch. Oh, ich habe keinen Urstoff. Wir werden immer noch nicht bezahlt. Auch das muss sich ändern, ganz dringend. Genau, also ihr wisst jetzt schon, wir sind total träge aufgrund der Hitze, aber wir haben trotzdem tolle Sachen zu berichten. Aber nochmal zu dem ersten Teil, so vom Museum Bug, wie ist der so herumschlawenzelt in der letzten Zeit? Oh ja. Ist okay. Uns gibt's noch. Ja. Nee, wir sind immer noch super aktiv in allen Social-Media-Bereichen. Und ich prangere das jetzt an dieser Stelle schon an, ja. Und zwar ist es ja so, es ist gute alte Museumsbug-Tradition, ja. Von Alters. Das Publikum zu beschimpfen. Gut, das kommt aber am Ende. Da könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Nee, aber eine gute alte Tradition, ja. Es steht geschrieben, dass der Bug, nachdem er im Museum war, erstmal ein Burger essen geht. Richtig. Und wir haben natürlich, weil wir wissen, dass gerade Social Media mäßig ist, die Berlinische Galerie ja aufgestellt wie keine zweite Berlinische Galerie in ganz Berlin, haben wir gefragt, ob es dann da irgendwo gute Burger gibt und es gab leider keine Antwort. Deswegen mussten wir in irgendeinen zweitklassigen Burger-Schuppen gehen. Ja, das prangern wir auf jeden Fall an. Also Berlinische Galerie, jetzt hast du schon verraten, aber wohl, hey, das hat er das doch schon. Ach echt, okay, ja gut, ich schieb das alles auf die Hitze und auf die Träger. Genau, also wir erwarten einfach noch, liebe Berlinische Galerie, dass ihr uns einen kleinen Tipp gibt, wo man bei euch in der Nähe richtig gut Burger essen kann. Mhm. Vielleicht holen wir das ja noch nach. Dann kommen wir auch noch mal wieder. Ja, und wir haben auch noch was hinterlassen bei euch. Genau. Aber ob es jetzt im Museum wir was hinterlassen haben oder außerhalb des Museums, das werdet ihr schon noch rausfinden. So wie die Frau mit dem Kussmund auf diesem weißen Bild, da war das so eine Frau, irgendeine Frau hat im MoMA oder so ein Bild geküsst. Nee, die hat die Wand abgeküsst, hat die, glaube ich. Die Wand? Die Wand abgeküsst und hat das zu einem Kunstwerk gemacht. Ja, sowas Ähnliches haben wir auch Künstlerin. Gemacht. Ja, genau. Mit Mitarbeitern. Jetzt müsst ihr gucken, welche MitarbeiterInnen bei euch Jörgs rote Kussmünder Lippen irgendwo am Körper trägt. Genau, ja, ansonsten, was war sonst noch so los? Eigentlich nichts, ne? Wir haben uns so durch die Gegend gebackt. Oh, das und ist total aufregend, gerade der Anfang dieses Podcasts, da habe ich es gefühlt. Ja, ich glaube auch. Ich so, ach, es war ansonsten nicht so viel. Genau, nee, aber jetzt haben wir ja auch ein sehr ernstes Thema zu besprechen, ne, weil es geht ja jetzt um Kunst. Ach so, aber ja Kunst muss doch nicht ernst sein. Das wird wahrscheinlich der ernsteste Podcast, den wir je gemacht haben. Nee, das war der letzte, ne? Nee, der letzte. Also ich muss sagen, so wenn man mal was sagen darf, auch zum letzten Podcast. Ja. Ja. Neue Rubrik. Ja. Feedback aus der eigenen Reihe. Genau. Mit Martha. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, das war so furchtbar. Danach. Weil ich weil ich die ganze Zeit nur daran gedacht habe, wie Ah, wie traurig diese Zeit einfach ist und das ist echt nicht so meins. Das tut uns voll leid, aber ich glaube, wir kommen auch in Zukunft nicht um schwierige Themen herum, die der Museum Bug aber in gewohnt professioneller und allwissender Art und Weise bearbeiten wird. Ja, da habt ihr recht. Aber dafür konnte ich dann heute mal ganz entspannt in so ein Kunstmuseum gehen. Genug des Vorgeplänkels, oder? Genau, wir sind jetzt in der Berlinischen Galerie. Und ist das überhaupt ein Museum? Das ist, also für mich ist das ja schon mal die Krux, ja, da habe ich noch keinen Fuß über die Schwelle gesetzt der Berlinischen Galerie. Schon habe ich mich gefragt, was ist das hier eigentlich? Wo bin ich hier gelandet? Ist das ein Museum? Ist das eine Galerie? Ist das ein Archiv oder eine Bibliothek? Man weiß es nicht. Wir nennen es einfach Glam. Wir nennen es einfach mal Kunstmuseum. Und ich bin ein großer Fan von Kunstmuseen, nicht nur, wenn es so heiß draußen ist und es so schön abgekühlt ist. Die haben eine super Klimaanlage. Ja, die haben eine ganz ausgezeichnete Klimaanlage. Das kann man ihnen schon mal. Der richtig rösteln ist. Wir haben überhaupt nichts ins Besucherbuch geschrieben. Mist, vergessen. Oh, also. Obwohl das schön, das kann man auch sagen, sehr schön präsentiert war im Eingangsbereich. Das heißt da auch, Achtung, Besucher. Sternchen Innenbuch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Lobe ich an dieser Stelle. Ja, ja. Das finde ich ganz, ganz bezaubernd. Ja, überhaupt. Also da kommen wir haben so viele Punkte, über die wir reden müssen. Ne? Ist das ja ein Museum? Moment, stopp, erstmal gehen wir dahin. Wo ist es denn überhaupt? Also es ist in Mitte? Nee, das ist noch Kreuzberg, glaube ich. Das ist voll Kreuzberg. Ah, ist ja voll Kreuzberg, Mann, ey. Das ist in der alten Jakobstraße. Aber es wirkt eher wie Mitte. Direkt so gegenüber ist das, nicht gegenüber, aber so Fluglinie 50 Meter ist das Jüdische Museum. Mhm. Und ich fand das ja ganz lustig auf der Hinfahrt, da ihr seid ja zusammengefahren, ich kam von einer anderen Richtung und da hatte ich irgendwie so ein Vorgefühl und dachte so, an der Kreuzung, da triffst du die beiden jetzt. Und wen habe ich da getroffen? Euch beide, das fand ich sehr schön. Dann sind wir gemeinsam hingeradelt, genau, und dann ist es da in der alten Jakobstraße und was macht, ja? Ja, ich finde, das macht auch von außen schon was her. Also es gibt ja dieses, wie auch immer, geartete gelbe Buchstabenfeld vor der Tür, was ich total, ich weiß, keine Ahnung, ist das auch schon Kunst, ist das einfach nur... Sieht so ein bisschen aus wie Schulhof. Ja, so ein bisschen, ne, wie dieses Himmel- und Hölle-Spiel. Ja, ja, so. Genau. Genau, eigentlich ganz schön und Gerüchte halber ist auch das der Instagram-Hotspot. Wir sind ja, das haben wir letztes Mal schon erzählt, als wir in der Blindenwerkstatt waren, wo ja auch Instagram nicht weit weg ist, sozusagen, ist das hier auch der Fall. Also es macht sehr, sehr viel her von außen, ein schöner Platz, ein kleines Caféchen davor, ganz muggelig. Und diese Buchstaben, die sind ja alles Künstler, also oder Künstlerinnen, also so Künstlernamen. Ja? Ja. Ist alles Künstler? Okay. Ich glaube schon. Also war Korinth dabei und sowas. Ja. Das ist natürlich, also Martha ist auch der Kunstexperte. Ja. Das muss man sagen. Also die guckt halt zweimal drauf, Dr. und hat Martha entdeckt. Ach Quatsch, ich finde das ja blöd, so mit Kunstexperte und sowas. Ja. Ich find Jörgs aber Ansatz, von allem so ein Hobby-Experte zu sein, viel besser. Das ist mein Ansatz. Ja. Ich wollte noch mal kurz was sagen zu Instagram-Hotspot und so. Es war tatsächlich irgendwie die Folge oder die Episode des Museums Bugs, wo ich auch am meisten in der Ausstellung fotografiert habe, weil das die Berlinische Galerie, glaube ich, auch von Anfang an klar macht, dass man halt fotografieren darf. Ne? Und natürlich mit Einschränkungen, ne? Meintest du ja. Als alter Social Media Experte habe ich mich natürlich schlau gemacht im Vorfeld, habe mal gegoogelt und dann gibt es eben auch so ein PDF, wo steht, was man darf und was man nicht darf. Und da steht halt eben dabei, ja klar, bitte, ja natürlich, PDF, ja, so, was auch sonst. Ja. So, und da stand, nee, Sie dürfen natürlich fotografieren, aber ne, denken Sie dran, Obacht, wenn Sie das irgendwie posten oder so hochladen, dann steht Sie mit einem Bein im Knast. Nee, aber dann machen Sie es unter, also man ist quasi selbst dran dumm. Ja, ne? Egal, das ficht uns ja nicht an, dafür publizieren einfach, was das Zeug hält. Ja, wir drucken jetzt ein paar T-Shirts. Ja, könnten uns da Karten rein. Genau, aber also Gerlinische Ballerie. Herzlich willkommen in der Gerlinischen Ballerie. Es klingt schön. Ja, ja. In der Galerie. Da geht man da rein und was kann man da sehen? Ein Blindenleitsystem. Von Anfang an. Ja. Ich meine jetzt so generell. Also man sieht Kunst, Installationen, man sieht Bilder, Gemälde, man sieht Fotografie. Film, Video, Sound. Skulptur, Video, Sound. Ein buntes Potpourri der Kunstwelt. Naja, also es ist und so. Und wir, Entschuldigung, wenn ich nochmal kurz dazwischen funken darf, haben uns natürlich die Dauerausstellung angeschaut, weil das ja bisher immer noch der Museum Bug Way ist. Aber man hat auch sofort gesehen, es gab eine richtig große Reihe an so kleinen Sonderausstellungen. Ne? Die haben wir uns, da sind wir so ein bisschen durchschlawenzelt, aber die haben wir uns dann erstmal noch nicht angeschaut. Doch. Hä? Die Sonderausstellung? Ja, aber so diese Videoinstallationen und so? Ja. Also wir haben mal so rumgeschnüffelt, ja. Aber jetzt nicht so intensiv uns das angeschaut, wie die da. Also es ist so aufgebaut, dass es in zwei Etagen und man kommt rein und man geht praktisch schon durch eine Installation durch. Also man kommt in den Ausstellungsraum gar nicht. Momentan. Momentan, ja genau, momentan. Ja. Achso, ja, okay, also momentan. Der Eingang, aber es finde ich eigentlich ganz cool. Der Eingang ist immer so, dass man erstmal in so einen Kunstding reinkommt, wobei, also in Installationen rein. Ja, weil Matthias ist nämlich eigentlich Matthias ist zwei ja Monate schon zum da. Fünften Mal wieder gewesen. Ach, ich ne? bin ja alter Freund klar. des Hauses. Das haben wir ja schon auch wenn ihm zu warm wird, geht er immer in die Berlinische. Genau, und das, weil mir immer heiß hergeht, bin ich quasi ständig da. Jo. Nee, aber es ist tatsächlich, also es war ganz spannend. Diese Installation, die wir da gesehen haben, die heißt irgendwie irgendwas mit Regen. Ja. Und wir kamen dann so rein und dachten so, hätten wir links abbiegen müssen vielleicht? Ist das hier schon, ist das Sonderausstellung? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Und dann hat auch uns ein sehr netter Einlasskontrolleur auch den Weg gewiesen und gesagt, nein, ganz ruhig, gehen Sie da mal durch. Da kommen Sie ruhig durch, Leute. Genau, genau. Es passiert nichts. Ja, genau. Setzt euch erstmal. Dann wird man eigentlich in, sozusagen, kommt man auch relativ schnell in diesen Haupt Saal, dieses Haupt, nicht Gebäude, aber diesen Hauptsaal. Und da geht es dann so zwei Treppen hoch und im Obergeschoss befindet sich die Dauerausstellung, im Untergeschoss, also auf Erdebene, sind die Sonderausstellungen. Und das ist ziemlich schick. Ich finde diese, also du hast ja auch schon ein bisschen recherchiert im Vorfeld, Jörg, habe ich gehört, zu diesem Gebäude, ne? Das ist, war ja, irgendwie eine. Das war mal eine Lagerhalle für Glas. Uschi-Glas ja, wahrscheinlich, ne? Der wurde früher Uschi-Glas gelagert. Jetzt ist der zerbrechlich, deswegen genau, und drauf aufpassen. Als ihr Stern so am Sinken war, haben sie das Lager, dann hat die Stadt Berlin gesagt, komm, Uschi. Geh nach Hause. Geh auch noch nach Hause, nach München. Nein, also genau, also es war früher ein Lagerhaus, wo Glas drin gelagert wurde. Und es gibt wohl auch noch, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, irgendwie, ich glaube, in der Nachbarschaft auch noch ein Glas, einen handwerklichen Glasbetrieb, der, also die Industrie ist sozusagen dann noch zu Hause oder das Handwerk in dem Viertel. Aber das Lagerhaus haben sie eben zur Berlinischen Galerie umgewandelt. Genau. Das ist eine Stiftung und sie hat eigentlich den Ansatz, wenn wir jetzt weiter über die Dauerausstellung sprechen, vor allen Dingen Kunst aus Berlin zu zeigen, richtig? Oder mit Berlin-Bezug. Mm, das finde ich eigentlich ein super Konzept. Ja. Mm. Ja, das, ich, also so einen regionalen Ansatz finde ich ganz gut, weil irgendwie einfach nur zu sagen, ja, wir sind halt irgendwie eine staatliche Kunstsammelstelle und wir sammeln Kunst ab X, finde ich uninteressant. Aber hier so diesen Umfeld zu haben, irgendwie Kunst aus Berlin mit Bezug zu Berlin, die in Berlin entstanden ist. Also, die greifen das, glaube ich, auch recht weit. Ja. Also, es müssen nicht nur Berliner Künstler sein oder so. Ja. Ja. Ja, gut. Das haben wir eigentlich alles besprochen jetzt, ne? Ja. Kann man eigentlich sagen. Ja. Nee, aber nochmal zurück zu dieser Eingangshalle, weil ich finde die schon ziemlich spektakulär. Es ist eine große, hohe Halle. Und das ist die Haupthalle, ist nicht die Eingangshalle. Ja, meine ich ja. Also gut, viel mehr ist da nicht. Ja. Aber diese schöne Halle und du hast halt eben so zwei Treppen, die sich so kreuzen, auch im Raum. So wie so ein X. Genau, man kann so kreuzweise kann man da hoch und runter gehen. Und ich finde das irgendwie also total nett, weil sich auch die Perspektiven dann so ändern und irgendwie man kommt dann unten rein und guckt dann erstmal, was gibt's denn so? Und dann geht man hoch, dann hat man auf halber Ebene so eine Art Plattform, wo man auch so links und rechts gucken kann. Und dann geht's weiter. Das finde ich also irgendwie ganz spektakulär. Ja, eigentlich. Du hast auch eine sehr gute Figur drauf gemacht auf den Treppen, muss ich danke. Sagen. Ich habe mir das mal so angeschaut. Von oben und von unten? Oder ja, genau. Ja. Genau. Ja, und dann ist man ein Treppchen hoch, ne? Dann ist man genau am Anfang der Dauerausstellung. Und die Dauerausstellung, die beginnt so Mitte des 19. Jahrhunderts, glaube ich, Kunst, Mitte, Ende 1870 oder sowas, 1900, ne? Genau. 1880 bis 1980. Und zwar so Deutsches Kaiserreich und endet dann so in den 60ern, 1960ern, ne? So ein bisschen 1980. Wie 100 Jahre Kunst. Genau, und also so eigentlich chronologisch quasi, aber jetzt nicht so stark, also schon in der Chronologie, aber es werden halt immer so die großen, sagen wir mal, großen künstlerischen Strömungen dann ja, jeweils gezeigt, ne? Oder Beispiele davon gezeigt. Und auch echt nicht zu viel. Also man muss sich das so vorstellen, dass von jedem Raum, in jedem Raum sind vielleicht so 4, höchstens 5 Kunstwerke. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man zum Beispiel Kaiserreich, dass man da einen Schinken neben dem anderen um die Ohren gehauen bekommt und dann gleich erschlagen ist und gar nicht weitergehen kann, sondern es ist von allem so immer ein bisschen genommen und etwas, was eben sehr repräsentativ vielleicht auch ist. Ja. Und diesen Ansatz finde ich auch super. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht immer das hochwertigste Kunstwerk dieser Zeit oder das, was auch immer, sondern es ist wirklich ein super Beispiel immer für die jeweilige Epoche und für die jeweilige Kunstströmung. Genau. Und ansonsten ist eigentlich der Ausstellungsbau und alles ist sehr, sehr, sehr klassisch, ne? Mit Wänden, wollte ich gerade sagen. Grau gestrichen, alles sehr slick und minimalistisch. Es gibt das fand ich ganz gut, vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Also es gibt halt eine Blindenspur. Zu sagen, ne? Also ein Blindenleitsystem. Und es gibt auch eine App, wo ein Audioguide ist, da soll man sich entscheiden, dann entweder man will den für Sehende oder für oder für Blinde und Sehbehinderte. Genau. Mhm. Und das Leitsystem, es war nicht nur für Blinde da, sondern auch für Jörg. Also ich habe das sofort genutzt, weil ich irgendwie manchmal einfach so ein bisschen lost bin, was so diese ganzen Kunstströmungen und so anbelangt und ich bin dann einfach irgendwie einfach immer dieser Spur gefolgt und die hat mich da einfach gut durchgeleitet. Ne? Also war in dem Fall jetzt nicht nur für Blinde was, sondern auch für mich. Ja, es gab also es ist eben so ein taktiles Leitsystem am Boden, so um mit dem Stock oder was auch immer dran lang zu fahren oder mit dem Fuß, je nachdem, wie man es gern hat, mit so Aufmerksamkeitsfeldern an bestimmten Stationen, wo man eben stehen kann. Das leitet einen wirklich sehr, sehr gut durch diese Räume, auch so die Reihenfolge, die man abgehen muss. 2 Räume waren irgendwie dabei, da hat das nicht hingewiesen. Das war ja, da ist es nicht merkwürdig. Ja, das stimmt. Genau, also lustigerweise, du hast es gerade gesagt, man orientiert sich selbst an diesem System und dann denkt man sich so, ja, soll ich jetzt da rein? Lohnt sich das jetzt oder nicht? Oder warum? Naja, wenn die es rausgelassen haben, kann es ja nicht so wichtig sein. So geht's mir dann irgendwie. Genau, das ist ganz cool. Es gibt dann aber eben, wie gesagt, diese Aufmerksamkeitsfelder an bestimmten Stationen, genau, wo man entweder abbiegen muss oder eben wo was zu tun ist. Und genau, eigentlich haben die das, also jetzt sind wir so in diesem inklusiven Audioguide und diesem inklusiven System auch drin, wo die, ich habe das mal mir angehört, beim Audioguide haben sie es so gemacht, dass sie wirklich alle Texte eingesprochen haben, alle Bilder beschrieben haben, aber wirklich aufs Genaueste beschrieben haben und auch, ich habe mir extra dieses abstrakte Bild mal angehört, also bestimmt über so 3,5 Minuten lang haben sie dieses abstrakte Bild beschrieben und ich habe mir vorgestellt, also kann man sich das vorstellen und sie haben es sehr gut beschrieben, fand ich. Also das haben die auf eine sehr, sehr schöne Weise gemacht. Mhm. Gemeinsam auch, glaube ich, mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband irgendwie, ne? Kann sein. Und dann haben, also in dieser blinden Audiospur ist dann halt eben diese Beschreibung, dann ist noch ein Kommentar zum Bild, also wie ist es entstanden. Der ist auch immer gleich, der ist auch bei den Sehenden. Und dann gibt es nochmal eine Orientierungshilfe, eine auditive Orientierungshilfe, jetzt müssen sie da und da lang gehen. Also diese ganzen Sachen sind super aufwendig gemacht. Und was sie dann auch noch gemacht haben, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das funktioniert. Sie haben so Taststationen gemacht, so Tastobjekte hergestellt. Die fandst du doch total gut. Ja, warte mal ab. Warte mal ab, Jörg. Also man muss sich vorstellen, man hatte dann vor dem Gemälde, es waren eigentlich nur Gemälde, die zum Tasten waren. Ja. Da ist so der eine Punkt. Wieso sind die Skulpturen nicht zum Tasten? Weil die will ich doch auch anfassen, weißt du? Ja. Egal. Also es sind nur Gemälde zum Tasten gewesen. Also die lagen dann, also ich fange nochmal an. Die waren dann vor dem Gemälde war so eine Bank und rechts von der Bank, setzte sich dann auf die Bank und rechts von der Bank war so eine Erhöhung, wie so ein kleiner Tisch. Und auf dem Tisch lag dann das Gemälde als Tastobjekt in so einem Rahmen, Rahmen und natürlich viel, viel kleiner. Also sagen wir mal so in A3, zwischen A3 und A4 Format. Ja, genau. Und das war dann mit ganz, ganz wunderbar schönen Stoffen und Details und ganz, ganz durchdacht eben taktil gemacht, also so. Dreidimensional. Also reliefartig. Reliefartig, aber nicht in einer Farbe, also nicht irgendwie alles nur im 3D-Drucker ausgedruckt und hingeknallt, sondern wirklich so auch mit Stoffen und mit Filz und mit anderen Materialien und dann noch hier noch eine Spur. Also man konnte ganz, ganz viel ertasten, konnte man. Aber, und da habe ich natürlich zu wenig Erfahrung, da würde ich jetzt gerne mal mit einem, mit jemandem, der eben nicht gut sehen kann, durchgehen. Ich glaube, das ist nicht, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Weil diese Beschreibungen, die finde ich unglaublich toll. Da muss ich das Bild nicht sehen und ich kann mir versuchen, das selber vorzustellen. Aber wenn man, versuch mal, hast du das mal versucht, die Augen zu schließen und ein Bild zu ertasten, was du nicht mit einer Hand erfassen kannst. Also du musst in die Ecken gehen, du musst deine Hand bewegen und du kannst ja, wenn du das Bild anguckst, kannst du es ja mit einem Blick erfassen. Ja. Kannst du ja erfassen, aha, da ist jetzt ein Baum und eine Frau und ein Haus und ein Kind. Aber wenn du das ertasten musst, hast du eine ganz andere Herangehensweise. Aber ist es vielleicht nicht auch, also wird vielleicht so ein Schuh raus, dass man das sowohl per App, also sozusagen das Bild hören und dann gleichzeitig ertasten, also die Kombination aus beiden, dass es vielleicht funktioniert? Habe ich auch gedacht. Andererseits habe ich dann auch gedacht, also bei einer Skulptur zum Beispiel, das ist was Dreidimensionales, die hat auch was Stoffliches, also ist die jetzt aus Bronze oder aus Holz oder was auch immer, die hat ja was Stoffliches. Das zu ertasten, ergibt für mich Sinn. Ja. Ein Bild zu ertasten, was ja flach ist, was die Stofflichkeit suggeriert durch diese künstlerische Leistung. Da habe ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob man dann sich da eigentlich eher mit was nimmt. Ja, aber ich fand das, also was ich halt spannend fand, war wirklich, dass die versucht haben, eben auch Materialien zu nutzen, die sich ja so im Bild nicht finden. Also du hast dann ein Bild, das ist auf Leinwand gemalt, einfach nur gemalt, fertig. Aber auf dem Bild finden sich dann wiederum Sachen, die angedeutet aus Holz sein sollen zum Beispiel. Dann haben die dann wiederum ja natürlich nicht Leinwand genommen zum Ertasten, sondern eben Holz. Und das halt, das ist, fand ich total spannend, weil als wenn du als Normalmensch guckst du dir, also als Sehender, guckst du dir das Bild an und du siehst irgendwie was Braunes auf dem Bild und dein Hirn sagt dir, das ist Holz und du verbindest das mit so einem warmen Ton vielleicht auch und du weißt ungefähr, wie Holz sich anfühlt. Wenn du dann einfach nur dieses Bild im Relief irgendwie abdruckst, alles ein Material, dann hast du diesen Eindruck ja nicht. Und das fand ich hier ganz spannend, dass sie da teilweise zumindest auch unterschiedliche Materialien benutzt haben, dass du diesen Eindruck, den du sonst beim reinen Betrachten des Bildes automatisch im Gehirn hast, auch durchs Nachfühlen hast. Das fand ich super spannend. Ja, also, ja, aber ich finde das nicht der Sinn, also weiß ich nicht, ob das der Sinn der Sache ist, weil, also gerade, vielleicht ging das noch bei dieser Tänzerin, es gab ein Bild, das war eine Tänzerin, da würde ich gerne drüber reden, weil ich generell über dieses Bild auch reden will. Das war ziemlich am Anfang, wir sind, also der erste Raum, oder die erste Sache war mit dem Kaiserreich, Anton von Werner. Ja, riesenpompöses Gemälde. Riesenpompöses Gemälde, okay. Und das zweite war dann eben schon Jugendstil, alles ein bisschen ins Modernere gehen. Und da war eine Frau, also ein recht großes Gemälde, eine Tänzerin abgebildet in Schwarz und die sich so wirklich über das ganze Gemälde streckt, so diagonal streckt, ne, so der Kopf so richtig so fast so sehr dynamisch. Sehr dynamisch. In so einer Drehung. In so einer Drehung und richtig so, wow, hier komme ich. Und dieses wow, ich drehe mich, ich habe den Schwung, ich habe dieses Jugendstil, ich habe kein Korsett mehr an, ich befreie mich jetzt. Ja. Das habe ich auf dem Tastobjekt nicht gespürt. Entschuldigung, wie hieß nochmal diese Art von Kleidern? Da gab es einen speziellen Namen. Reformkleid. Reformkleid, ne? Sie hatte ein Reformkleid an. Ja. Ja, hast du nicht gespürt. Ich habe mich gerade gefragt, als du das so erklärt hast, ob es denn überhaupt per se darum gehen muss, bei so einem Tastobjekt, also sprich bei einem Gemälde, dass man, also ob man das irgendwie überhaupt eins zu eins so als Tastobjekt umsetzen kann. kann, ne? Also sozusagen das, naja, im Grunde genommen auch so, dass das Gefühl oder den Inhalt, der in diesem Bild liegt, halt irgendwie sozusagen auf diese Tastebene zu bringen. Ich glaube, das ist es nicht. Und ich glaube, deswegen sage ich, es ist zwar ganz nett, es haben sie wunderschön liebevoll gemacht. Und ich will auch gar nichts dagegen sagen, weil ich darf auch gar nichts dagegen sein, weil ich will ja, dass solche Tastobjekte auch weiterhin gemacht werden. Ich finde nur, man darf da nicht stehen bleiben, weil ich hätte mir gewünscht, also ich weiß es nicht, ich bin ja nicht blind, aber ich hätte mir gewünscht, Musik zu hören. Diese Dame, die tanzt, diese Musik zu hören, die sie tanzt, dieses Befreien zu erleben. Hörst du das vielleicht nicht in der App? Nee, leider nicht. Nee, okay. Also ich habe irgendwie kurzzeitig gedacht, also ich habe mich tatsächlich gar überhaupt noch nicht so tiefgehend Gedanken um diese Tastobjekte gemacht, aber mein erster Gedanke erinnere ich mich noch, als ich die sah, da waren ja auch ziemlich viele von denen, ne? Also weiß ich nicht, kann ich jetzt ja, gar nicht in jedem mehr, Raum eins. In jedem Raum eins, war, dass das ja fast schon eigentlich wieder so selbst so kleine Kunstwerke sind. Die irgendwie vielleicht auch für sich stehen. Die waren ganz können, schön, ne? Die waren wunderschön. Die haben zwar halt einfach eine Vorlage in einem Bild eines Malers, einer Malerin, ne, was man dann davor irgendwie sieht, aber sie gehen ja vielleicht auch in künstlerischer Art und Weise vielleicht über dieses Bild sozusagen hinaus und kreieren da irgendwie was Eigenes durch und was dann wiederum ein, sagen wir mal, Tasterlebnis, eine Tastwahrnehmung für Sehbehinderte oder Blinde sein. Also das stimmt schon, die waren so liebevoll gemacht. Es waren auch ein paar dabei, wo ich gesagt habe, also andere, wo ich gesagt hätte, ja, das ist vielleicht für genau das Bild, ist es vielleicht genau das Richtige. Ja. Also, aber nichtsdestotrotz, es gab zum Beispiel ein anderes, den Künstler hat es mir vergessen, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, aber es war das mit diesem Straßenlärm. Ja. Wo dieses AZ steht, ja. Vielleicht mit Jazz und so, und alles so sehr ziemlich kubistisch, bunt, knallig, ja. die fahrenden Räder nur so angedeutet, das ist so, wenn die schnell wären. Und auch da hätte ich mit akustischen, atmosphärischen Geräuschen, sowas, hätte ich so wie so eine, aber du meinst, wie eine Toncollage. Ja, aber du mir meinst eher es jetzt vor allen Dingen in der App oder auch irgendwie in der Ausstellung selbst? Auch in der Ausstellung selbst. Also, weil wenn ich aber als Sehender, was, aber wenn ich als Sehender die App benutze, dann habe ich das alles, dann hätte ich das alles auch gerne. Ach, okay, also du bist, also okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Also du meinst es vor allen Dingen für blinde Menschen. Oder natürlich generell meine ich für alle blinde Besucher. Menschen, aber ich glaube für alle Besucher, also für alle. Wenn es für alle Besucher wäre. Ich finde, für alle Besucher ist, also Inklusion, so finde, so das ist ganz, ganz, finde ich ganz wichtig, ist eben nicht exklusiv für eine bestimmte Zielgruppe, sondern für alle Besucher was. Ja, aber, okay. Was meiner Meinung nach das Problem bei sowas dann wiederum ist, auch wenn man so eine Soundinstallation oder sonst was dazu macht, ist, dass das immer eine Interpretations- und Übersetzungsleistung irgendwie ist, die damit einhergeht. Das heißt irgendwie, was weiß ich, du siehst dieses Bild mit den Reifen und da ist was in Bewegung, ja, und du interpretierst das als schnell und wow, weißt du so? Und irgendwie, du hast einen gewissen Soundeindruck im Kopf. Aber das Schöne ist ja gerade dadurch, dass du eben die Interpretation nicht vorgibst, dadurch, dass du es nur erfühlen kannst, kannst du dir das irgendwie auch zu eigen machen. Und du gibst nicht vor, was da zu sehen ist. Das finde ich auch wiederum irgendwie ganz schwierig. Deswegen denke ich, darf man halt da nicht zu viel vorgeben, weil sonst bleibt nur noch eine Dimension des Bildes übrig am Ende. Okay. Ja. Yeah. Jetzt haben wir schon ganz schön viel über. Haben wir ganz schön viel über Tastobjekte und Spuren und so unterhalten. Alles gut. Nee, ich meine generell, also ich finde ja generell ist Interpretation nicht schlecht. Ich höre mir gerne Interpretationen an und ich höre mir gerne auch was andere darüber sagen. Und ich finde, also so habe ich es halt auch in meinem Studium erlebt, je mehr ich von etwas wusste, je mehr ich von der Zeit wusste, je mehr ich von dem Künstler wusste oder auch von anderen Leuten mich mit denen unterhalten habe über bestimmte Kunstwerke, desto vielschichtiger wurden die auf einmal. Und desto mehr Fragen haben sich noch aufgestellt und auf einmal hat es gar nicht mehr aufgehört, dass man da sich mit beschäftigt hat. Also man wird so reingesogen und deswegen finde ich eigentlich unterschiedliche Interpretationsansätze gar nicht schlecht. Also klar, hast du recht, man so schön clean halten oder so ist okay, aber so eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, persönlich. Vielleicht wollen das andere Leute anders haben. Vielleicht wollen andere Leute auch kein Schild neben dem Bild haben. Das ist ja ganz, aber ich Matthias persönlich finde, man wird noch mehr eingesogen in ein Kunstwerk, je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man eben irgendwie. Aber deswegen, also wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, es geht immer irgendwie ums Angebote machen irgendwie. Und das finde ich eigentlich, weißt du, so, man könnte gut sagen, okay, wir geben noch irgendwie noch eine Sache dazu, wo es dann so Soundcollagen dazu gibt oder sowas. Deswegen finde ich das ja auch so schön, wenn man das so offen hält und zum Beispiel auch so Audioguides, die zum Beispiel von den Kuratoren selbst irgendwie gesprochen werden. Hat oder man im Bode-Museum. Genau, weil man dann sieht, okay, das ist die Interpretation von dem und dem und entweder ich mache die mir zu eigen oder ich mache sie halt nicht. Und so Angebote zu machen, zu sagen, hey, du willst die anhören, was der Kurator dazu sagt, mach das doch. Du willst nur einen Text lesen, mach das doch. Also ich hatte das, ganz doll hatte ich das, wenn wir in einem Raum waren, wo die eine Museumspädagogin mit den Kindern war. Da war nämlich eine Museumspädagogin. Ja, da bist du auf einmal hellhörig geworden. Ja. Ja, da haben wir schon direkt, fing Marthas Augen an zu blinken und dann hast du das erstmal alles beobachtet. Nein, dann, ne? Das ist so schön, wie Kinder auf Kunst reagieren und diese Museumspädagogin hat das wunderbar gemacht. Das war auf Englisch. Wir wissen auch jetzt nicht genau, wurde sie gebucht oder ist das eine öffentliche Führung. Also ich finde es wunderbar, hat sie das gemacht. Und jedes Mal, wenn sie mit den Kindern im Raum war und sich auf ein Bild fokussiert hat, was ich vorher überhaupt nicht beachtet habe, also zum Beispiel das mit den Birken, da war so ein Gemälde, wo also recht impressionistisch, würde ich jetzt sagen, ne? Birkenlandschaft in Brandenburg. Da hat sie sich direkt mit den Kindern davor gestellt und hat so gesagt, stellt euch mal davor. Stellt euch mal richtig davor, guckt euch diese Pinselstriche an. Und diese vielleicht auch mit den Fingern gemachten Striche an. Und dann gehen wir mal ganz langsam so wie so ein Zoom so nach hinten und dann gucken wir mal, was passiert mit den Farben. Auf einmal verschwimmen die so, also dieses Prinzip des Impressionismus, die sie benutzt haben, dass die Farben miteinander verschwimmen, so je weiter man davon entfernt geht. Das hat sie so auf so eine schöne Weise gemacht. Natürlich ist das, lenkt sie da etwas, aber sie lenkt ja nur den Blick und das, was in den Kindern vorgeht, ist ja trotzdem deren eigenes. Und sowas möchte ich eigentlich als Individualbesucher auch immer haben. Ich möchte so den Blick fokussiert bekommen, irgendwie so ein bisschen. Und gleichzeitig aber meine eigene Freiheit haben, das zu interpretieren. Ein interessanter Vergleich vielleicht, also in der Tate Modern in London, da funktioniert das so. Also die haben auch so eine Dauerausstellung und die sagen, das ist eine Dauerausstellung, bei der man lernt, wie man quasi wie man sich Kunst anschauen kann. Und die sagen dann, okay, du kannst dir es anschauen, einfach nach der Art und Weise, wie gemalt wurde. Du kannst gucken, du kannst nach Farben gucken, du kannst nach einer Zeit gucken, das entstanden ist. Und die lenken, also die geben dir, die geben noch deutlich mehr Informationen, aber die geben immer so eine Interpretationshilfe. So nach dem Motto, wenn du in diesen Raum gehst, achte doch mal nur auf die Farben. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend, so Ideen zu geben. Davon aber abgesehen, vielleicht nochmal zurück zu dem großen Überbau dieser Ausstellung. Wie gesagt, es ist von 1880 bis 1980 ungefähr. Yeah. Und es gibt immer so Einführungstexte pro Raum. Und die fand ich auch ganz spannend, weil die bestehen zur Hälfte daraus, dass dir was erzählt wird über die Zeit mit Bezug meistens eben auf Berlin oder deutsche Geschichte. Und die künstlerische Strömung, die da stattfindet. Das ist dann genau der zweite Teil. Ja. Da geht dann um die künstlerische Strömung. Das heißt, kannst du es einordnen, weil ich glaube, dieses Historische, da sind vielleicht noch mehr Leute drin, man hat das irgendwie mal mitbekommen, kann das so grob einordnen. Wann war das ungefähr? Finde ich persönlich ganz hilfreich. Und dann kommt eben dieser nächste Punkt, dass man sagt, okay, und warum ist die Kunst jetzt in der Zeit so und so gedacht. Warum verändert sich da was? Und das führt einen ganz gut durch, also wirklich durch diese 100 Jahre Berlin, 100 Jahre Deutschland und gleichzeitig eben aber auch mit dem Bezug auf die Kunst, fand ich sehr angenehm. Ich fand es ein ganz toller Ansatz. Also klar, das ist alles so das große Ganze. Wir sammeln Kunst, die was mit Berlin zu tun hat. Wir beschränken uns auf diese 100 Jahre und wir beschränken uns auch auf einzelne Bilder, das haben wir schon gesagt, aber dass wir dann auch noch so die Geschichte Berlins oder Deutschlands oder was auch immer, ne, ich sage jetzt mal Berlins, nachvollziehen können anhand von Kunstwerken. Aber das war doch gar nicht so. Doch. Nee. Nicht schon. Immer mal wieder. Also es war schon, okay, vielleicht hat der liegende Akt jetzt nicht so viel mit der Geschichte Berlins zu tun, aber naja, hast du dich mal umgeschaut? Naja, also, aber ich meine, was meinst du denn für eine was meinst du denn für eine Art von Geschichte, Martha? Also meinst du so eine Stadtgeschichte oder was? Dann vielleicht schon. Was meinst du für eine Art von Geschichte? Stadtgeschichte. Was kriegt man denn da von Stadtgeschichte mit? Ja, voll. Ja, was denn? Nee, ja. Na, also zum Beispiel 20er Jahre, ja. Endlich hier Befreiung der Frau, wir dürfen wählen gehen, wir ziehen uns kein Korsett mehr an, wir können tanzen, wie wir wollen. Dann bei dem Neue Sachlichkeit zum Beispiel auch, das Elend der Leute, die da in den 20er Jahren weswegen ja auch die Nationalsozialisten. Ja, aber das so ist ja keine Geschichte. Das sind ja nur so Schlaglichter, die ja, natürlich. Aber gerade das ist was, doch toll. Ja, okay. Du willst ja, dann dich ja verstehe nicht, ich das. Also ich will mich ja nicht immer, ihr kennt mich ja auch inzwischen, nicht immer mit allen Einzelheiten der Geschichte auseinandersetzen, gerade wenn ich 100 Jahre da abschreiten muss, sondern diese Schlaglichter zu haben und das so nachvollziehen zu können und echt so, wie lange waren wir da? 1,5 Stunden? In einer recht kurzen Zeit so einen super Überblick zu bekommen, das ist schon nicht einfach. Also es ist wirklich eine große Kunst, auch von den Kuratoren gewesen, finde ich, da diese Strömungen, aber auch geschichtlichen Sachen abzubilden. Ja. Was mir noch, ich wollte noch mal kurz zurück zu den diesen Einführungstexten, von denen Matthias gerade gesprochen hat. Was mir auch aufgefallen ist, was ich auch ziemlich cool fand, dass sie es so einfach so offensichtlich oder was heißt offensichtlich, einfach so eben halt thematisieren, ist die Frage der Prominenz. Das schreiben sie halt auch mal öfter in Text, im Text rein oder jedenfalls an einer Stelle habe ich es gesehen, dass das halt irgendwie super wichtig ist und immer super wichtiger wird, dass man irgendwie untersuchen muss, wo kommen denn diese Bilder überhaupt her und haben die vielleicht irgendwie Vorbesitzer, denen das gehört, denen man die wieder zurückgeben muss oder so. Genau. Das steht dann da einfach, also war mir jetzt auch, ich meine, ich bin jetzt nicht so oft in Kunstmuseen unterwegs, aber fand ich irgendwie, ist mir aufgefallen, dass sie das so offen einfach schreiben, wobei ich immer denke, es ist, glaube ich, manchmal auch noch so ein bisschen einfach so ein bisschen Schmuddelkind, ne? So diese Provenienzforschung. Ja. So. Ich glaube, da hast du recht, aber ich finde, es ist hier ein sehr offensiver Umgang damit. Ja, also, genau. Ja. Wir hatten eine Vitrine, da ging es eigentlich nur um die Restituierung von so einem ganzen Gemäldebestand irgendwie, von dem, also wo dann irgendwie rausgekommen ist, weiß ich, der Künstler oder das Künstler-Ehepaar, die haben irgendwie, die wollten sich absetzen und konnten es nicht und dann hat er sich irgendwie umgebracht und so weiter und so fort und dann hat man diese Bilder eben gehabt und im Nachhinein hat man dann herausgefunden, es gibt noch Nachkommen und dann hat man sich mit denen geeinigt und da war irgendwie ein Foto zusammen, weiß ich, ich nehme an, die irgendeine Kuratorin mit eben so einer Nachkommen, genau, und hat man Fotos gemacht und man hat sich eben geeinigt und das kann die Geschichte wird da erzählt oder auch anhand von Objekten, da sind dann irgendwelche Bescheinigungen, die man irgendwo mal ausgestellt hat oder sowas ausgestellt. Also nicht die Bilder selbst, sondern eben Sachen, die rund um das Thema irgendwie stattfinden. Das fand ich gut. Ja. Und in einem Text, da war auch sehr, sehr schön drin, da stand eben auch, dass die ganzen, dass quasi die Restituierung der Gemälde von quasi Juden, die entweder im Holocaust umgekommen sind oder sich absetzen mussten, dass das quasi eine moralische Verpflichtung ist, die wir haben. Und das fand ich auch sehr gut ausgedrückt. Genau, ich finde das super, wenn man das im wahrsten Sinne des Wortes in die Ausstellung auch mit einschreibt, sowas. Und dann, was mir auch noch irgendwie eingefallen war, was jetzt so mein ganz persönliche, mein ganz persönliches Dadurchgehen und Kunst konsumieren, Kunstempfinden anbelangte, da gab es für mich so einen Schlüsselmoment, nämlich man geht ja quasi einmal im Obergeschoss sozusagen so eine Runde irgendwie durch und ganz am Anfang, da wo es um die 1870er oder Ende 19. Jahrhundert Zeit geht, da gibt es ja so ein riesig großes Gemälde, hattest du glaube ich kurz auch schon erwähnt, Martha, wo dann, ich glaube das ist irgendwie die Einweihung eines Wagner-Denkmals, ist das Motiv, da steht dann der Kaiser, da stehen dann die ganzen der ganze Hofstaat irgendwie so in so einem Wäldchen, ne? Alles ist irgendwie unglaublich fast schon fotorealistisch gezeichnet, ne? Alles oder gemalt, es ist halt wirklich so gestochen scharf, als wäre es irgendwie ein Foto gewesen. So, und dann geht man, das war so mein Anfangspunkt, und ich gehe dann durch diese ganzen unterschiedlichen Epochen, unterschiedlichen Stile und mehr oder weniger am Ende ist dann irgendwie 1970er Jahre und man steht vor einem ebenso großen Foto, was halt Gemälde. so Gemälde, genau, mhm. Was halt so super abstrakt ist, ne? Ja. Als hätte so Jackson Pollock da drauf geschissen. Ja. So. Nein, es war blau und ja. weiß und weiß. Weißt du, was er gegessen hat? Aber halt super abstrakt oder halt irgendwie. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und Moment, kurz. Und von dem Standpunkt aus, wo man dieses abstrakte Riesengemälde irgendwie sah, konnte man nämlich auch wieder zum Anfang der Ausstellung linsen. So, und da sah man halt wieder so dieses Gemälde dem Führer, hätte ich jetzt mal gesagt, mit dem Kaiser und so weiter. Und da ist mir nochmal halt irgendwie der totale Allgemeinplatz irgendwie nochmal aufgegangen. So die Geschichte der Kunst, so wie sie dort auch erzählt wird, ist halt einfach eine Geschichte der Abstraktion. Es wird halt abstrakter. Irgendwie, ne? Keine Ahnung. Es ist jetzt vielleicht auch, ich bin nur Hobbykunstwissenschaftler, ne? Aber irgendwie, da ist mir das irgendwie nochmal so aufgegangen, was vielleicht einfach für viele Leute einfach auch irgendwie die totale Normalität bedeutet. Weiß ich nicht. Sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Es ist total spannend. Aber witzigerweise ist, Entschuldigung, bei dem 1960er dann, also bei dem letzten Raum ja dann auch wieder so Abdrucke von Zeitungen und so fotorealistische Sachen. Da merkt man aber tatsächlich, ich meine, das, was wir heutzutage immer sagen, es geht alles, jetzt geht es Richtung Remix. Das ist das, was jetzt am Ende wieder kommt. Also wir haben alles mal gemacht, wir haben alle Stile irgendwie durch, jetzt können wir nur noch das, was es mal gab, neu irgendwie anordnen. Und dann kommen natürlich aber neue Sachen hinzu, wie diese ganzen Video- und Soundinstallationen, die man unten sieht. Also wirklich so. Was auch sehr, sehr schön ist. Du hast ja eine schöne Idee gehabt, sag die mal. Naja, also was mich persönlich. Sag dir mal, du genau, bist das. Sag doch mal. Sag doch mal. Genau. Jetzt also, kommt was, neue Rubrik: Matthias Idee. Genau. Was ich halt, also was mir gefehlt hat, also, ne, anders gesprochen. Die Ausstellung endet ja 1980, sowas in dem Dreh. Mhm. Und man denkt sich so, ja, was danach? So. Und es wäre halt, ich fände es schön, wenn der letzte Raum dieses Rundgangs eben ein Raum wäre, in dem immer aktuelle Künstler ausstellen. Das kann man natürlich sagen, ja, gehen wir ins Erdgeschoss. So, ja, kann man machen, da ist ganz viel Aktuelles. Nee, aber du meinst aber Berlin-Bezug. Genau, mit Berliner Künstler, mit Berlin-Bezug, so wie die obere Ausstellung eben auch gedacht ist, also diese Dauerausstellung. Yeah. Und der letzte Raum wechselt alle Vierteljahr und zwar auch nicht in der Größe wie diese Sonderausstellung unten, weil die sind teilweise schon ziemlich groß, sondern wirklich in dieser kleinen Größe, dieser Kabinette, wie es eben oben in der Dauerausstellung auch ist. Und das immer wechseln. Das hätte ich ganz schön gefunden, damit man nochmal so einen Bezug ins Heute hat. Also das Museum Bug Consulting Team hält tatsächlich dazu, sowas einzurichten. Das fände ich noch ganz schön. Ja. Manchmal stand ich vor Gemälden und habe mich gefragt, was haben die denn jetzt für einen Berlin-Bezug? Also zum Beispiel in 70er Jahren, da war dann so ein Georg Baselitz Gemälde. Georg Baselitz? Da war ein Baselitz. Und da habe ich irgendwie so geguckt und vielleicht habe ich aber nicht genau genug geguckt, aber ich habe den Zusammenhang nicht ganz herstellen können. Und das hatte ich bei einigen also diesen Zusammenhang wird es bestimmt geben, den wird man wahrscheinlich auch erfahren, indem man an einem dieser zahlreichen Führungen und den Angeboten, die sie da machen, teilnimmt. Aber so als mir als Otto-Normal-Besucher gab es da ab und zu mal so ein Fragezeichen. Ich hätte es auch gern, also ich persönlich hätte es gern noch regionaler gehabt, wenn man das so sagen kann. Noch also, regionaler, Neukölln. Genau, Neuköllnische Galerie. Nee, ich fand halt einfach diese Texte auch zu den, weiß ich, da steht da irgendwas vom Kaiser und da steht, weißt du so, da steht irgendwie was vom Krieg und alles schön und gut, aber das ist ja, die sind sehr weit gefasst, also deswegen habe ich vorhin auch eher gesagt, so ein Deutschlandbezug. Ja. Ich hätte das gern noch fast noch regionaler gehabt und hätte auch dann gern mal gewusst, so, was weiß ich, da steht dann, irgendwas von einer Ausstellung, die mal gewesen ist. Ausstellung russischer Künstler in den, keine Ahnung, 30er Jahren oder irgendwie sowas. Ja. Da hätte ich gewusst, wo war die denn in Berlin? Wo war das genau? Oder was ich, der und der Künstler arbeitet in Berlin. Ja, wo hat er denn gearbeitet? Wo war denn sein Atelier? Ja, wo hat er denn gearbeitet? Das ist super, jetzt kannst du das jetzt recherchieren. So. Das ist super. Ja, nee, das ist jetzt zu spät. So, ich hätte also so ein bisschen, also ich hätte gerne noch mehr Bezug auf Berlin gehabt, tatsächlich. Das fände ich ganz schön, weil ich meine, weißt du, so Ausstellungen von moderner Kunst, die gibt es halt wie Sand am Meer. So. Aber halt dann so dieses wirklich Spezielle der Berlinischen Galerien dann nochmal genauer rauszukehren, da hätte ich halt Bock drauf gehabt. Ja, gut. Wenn wir jetzt schon in der Meckerphase sind, ne? Oh, wieso sind wir in der Meckerphase? Wir sind in der Gute-Ideen-Phase. Ja, ich würde gerne noch mal kurz meckern. Mir war ein bisschen zu wenig Fotografie. Ich hätte noch viel mehr Fotografie mir gerne angeschaut. Mhm. Also, das war doch eigentlich viel Fotografie. Nee. Fand ich nicht. Vom ersten Raum an? Nee. Ja, es gab immer einen kleinen Fotografie-Block, aber das war mir einfach zu klein und zu wenig. Also gerade irgendwie in der Zeit, wo es dann irgendwie anfängt. Also ich glaube, so die ersten Fotografien, die haben sie dann irgendwie von hier Ollen Zille. Ne? Ja. Die fandst du nicht gut, ne? Doch, ich habe mir hinterher sogar das Buch gekauft dazu. Echt? Ja. Gründe können wir ein anderes Mal drüber reden. Ich bin in jedes Wohnzimmer gehört, ein Zillebuch. Nein, da fing das ja so an, irgendwie, dass es immer auch pro Raum oder pro Zeit, Epoche irgendwie auch immer ein paar Fotografien gab. Und gerade, wo die Fotografie dann groß wird in den 20er Jahren, dann wurde es auch ein bisschen mehr. Aber mir war es trotzdem noch zu wenig. Im Vergleich auch zu den gezeigten Gemälden und so. Also fand ich den Anteil, also gerade gerade so Nachkriegszeit und so, hätte ich mir da auf jeden Fall irgendwie noch mehr gewünscht, weil, aber das, wie gesagt, ne, ist persönliche Einschätzung von mir oder meinen persönlichen Geschmack. Magst Fotografie so gern. Weil ich da irgendwie meistenteils viel tiefer eintauche als, kann ich das so sagen, in Gemälde, das stimmt auch wieder nicht, aber ich hab's einfach gern. Habt ihr denn so ein Gemälde, das euch total in Erinnerung geblieben ist, worüber wir noch reden können? Also ich habe eine Sache, das ist vielleicht so ein bisschen allgemeiner noch, die ich ziemlich cool fand. Ich habe ja so ein kleines Designherz, das steckt ja in mir drin. Und es gab eine kleine Nische, durch die man hindurchgeht. Da ging es um die Berliner U-Bahnhöfe. Ah ja. So, und wie die gestaltet sind und wer die gestaltet hat und so weiter und so fort. Und ich habe, also die sind halt jetzt nicht so überbordend künstlerisch, da hängt kein Gemälde im U-Bahnhof, sondern es geht wirklich um die Gestaltung der U-Bahnhöfe. Und das fand ich total nett, weil ich mich dann gefragt habe, ist das noch Kunst? Ist das schon Design? Was ist das? Weil dann auch so ein U-Bahn-Fahrplan irgendwie am Boden war und eine Zeichnung, wie so Bahnsteige dann zu gestalten sind und so. Und das fand ich irgendwie ein interessanter Ansatz, dann irgendwie nochmal zu gucken, okay, da habe ich wirklich auch diesen Berlin-Bezug. Da weiß ich ganz genau, das sind die U-Bahnhöfe, da kann ich heute noch hingehen, ich kann gucken, was ist davon noch übrig geblieben. Das fand ich auch super spannend. Ja, man, also ja. Also wenn du halt so den direkten, quasi im Bild erfahrbaren Berlin-Bezug haben musst, dann, ich finde, es darf auch ruhig mal ein bisschen weiter gestreckt sein. Also ne, ob es jetzt irgendwie Gemälde sind, die von Künstler, Künstlerinnen von außerhalb in Berlin gemalt worden oder fotografiert worden sind. Es geht halt ja, auf, finde ich. Und was ich halt, so. Wie gesagt, ich fand halt diese Zügel ein bisschen locker lassen. Ja, diesen Sprung Richtung Design fand ich ja. einfach so, ganz ja. generell ganz spannend, weil das eben, also ich meine, heute ist ja irgendwie auch alles ist Design, heißt es ja auch immer und so. Und aber ich fand das irgendwie ganz nett, dass man da nochmal so einen Ausblick hat, weil sich eben dieses Thema Kunst auch nochmal verändert. Also ich meine, Kunst hat ja heute auch irgendwie sowas, wie soll man sagen, so ein bisschen was, teilweise für viele Leute, glaube ich, was abgehoben ist, was Fremdes. Wir haben, wenn man sich ein bisschen, also ne, wenn man sich auch ein bisschen umschaut, wer geht da ins Museum, ist es vielleicht dann eher tatsächlich teilweise vielleicht ein älteres Publikum auch. Wobei wir auch viele Frauen, ja. weibliches Publikum. Genau. Aber dann eben zu merken, so theoretisch, wenn man sich hier einfach nur im Alltag durch die Stadt bewegt ja. und kommt durch diese U-Bahnhöfe durch, ja. ist man direkt von Kunst eigentlich dann auch umgeben. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Gebrauchskunst. Ja. Ich frage mich halt bei der Berlinischen Galerie, wir finden das jetzt alle so schön und diese Buchstaben und diese super schöne Skulptur da am Eingang und klimatisiert und Eingangshalle und sauber und schnacke. Ja, sag nochmal klimatisiert. Oh ja. Und ich frage mich, das ist schon natürlich für so ein Sehen, für Blinde und Sehbehinderte zu öffnen und so weiter. Alles gut. Aber es ist schon ein sehr hochbildungsbürgerliches Publikum, oder? Also es ist ja. jetzt nicht so barrierearm vom Thema her und vom Art des Ortes her auch, oder? Da ja, verliert sich ja. doch jetzt keiner so, ach so. Rein. Naja, oder? Also es kommt ja immer darauf an, wie sie sozusagen wie die Kommunikation ist, wie sie auch Angebote und so kommunizieren. Ich fand jetzt zum Beispiel die Art und Weise, wie die Museumspädagogin mit den Kindern da umgegangen ist, fand ich, also ne, das war ja super barriere niedrig das sozusagen. Das war super, ne? Aber ich meine jetzt nur vom, ja, das war wirklich, also vom Ort, Gesamtpublikum vom, so. Ja, und ja. der Ort, wie einladend wirkt der auf euch? Ihr sagt jetzt, das war total schön und schick, aber wie einladend wirkt es auf euch? Sehr. Also ich, ja klar, ich wollte da sofort reingehen. Da ist ein, davor ist auch noch ein Café, man kann sich bei einem heißen Tag, lädt zum Hinsetzen ein, okay, trinkt ein Käffchen, geht irgendwie mal rein, wenn man neugierig geworden ist, dann gibt es da irgendwie noch einen Shop, wo man lustige bunte Sachen kaufen kann. Ja. Und dann geht man vielleicht in die Ausstellung rein, weil man aber eben halt auch aus einem Milieu kommt, jetzt kommen wir zu Zille zurück, was halt einen speziellen Bildungshintergrund hat. Also, oder aber worauf willst du hinaus? Was ich zum Beispiel nett fand, also ich glaube, wo man so vielleicht so was so auch zusammenbringt, zum Beispiel, die hatten so Liegestühle. Die standen draußen Liegestühle. Findest Liegestühle bringen zusammen? Naja, die standen halt draußen vor dem Gebäude rum, so. Ja. Und da dachte ich mir so, ja, super cool. Ich muss, also selbst wenn ich jetzt keinen Bock habe, da reinzugehen, kann ich mich vor dieses nett gestaltete Gebäude irgendwie legen, um so einen Liegestuhl in Schatten da, kann es da gemütlich machen, ein bisschen gucken. Also das fand ich ganz nett. Was mich allerdings ein bisschen abschreckt, ist natürlich, du kommst rein, also ist alles nett und gut und die Leute waren super, super freundlich, ja, muss man sagen. Ja, die Leute waren sehr, sehr nett. Aber irgendwie der Einlasskontrolleur steht halt da in einem dunklen Anzug mit weißem Hemd irgendwie und du denkst dir halt, oh, jetzt wird's aber, jetzt muss ich aber. Der Türsteher. Wir haben jetzt auch gleich. In meiner kurzen Hose da jetzt rein. Erstmal das, eben. Und wir haben auch gleich, haben wir angefangen zu flüstern, als wir da in die. Nee, Moment, stopp. Doch. Ihr habt angefangen zu flüstern. Du hast gar nichts mal gesagt. Ich habe mich echt gewundert, Moment, sind wir in der Kathedrale oder was, nee, Leute? Jörg hat gleich die Sprache verschlagen und hat gar nichts mehr gesagt. Genau, ehrfurchtig hat er gekauert vor dem Zimmer. Nee, da war es auch wieder so wie beim Bodemuseum bei mir, dass ich dann so automatisch schon wieder so die Hände, die Finger hinterm Rücken verschlossen habe und dann wieder so Schlendermodus, Flaniergang. Hatte ich auch dabei. Ja, das stimmt schon. Ja, und es gab auch sehr, sehr viele, es gab irgendwie extrem viele so Men and Women in Black, ne? Hatte ich so das Gefühl, die wuselten überall rum, aber waren halt auch wirklich super freundlich. Ich kann mich noch an die eine Frau erinnern, die, als wir vor diesem Bild standen. Ist mit der noch nicht so lange her, Jörg. Was denn? Wir waren vor 3 Stunden da. Ja. Gut, dich noch an die erinnern genau. kannst. Das stimmt. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Nein, aber da auch so total aufmerksam. Sie hat irgendwie gesehen, dass wir uns da sehr viel drüber unterhalten haben. Dann kam sie dazu und hat uns irgendwie die viele so Zusatzinformationen so gegeben. Super cool. Was mich ein bisschen vom Interaktionslevel so ein bisschen underwhelmed hat. Kann man das so sagen? Oh Gott. Wow. Kannst du das auch in Deutsch sagen? Oh. So, also, wo ich ein bisschen enttäuscht war, einfach was so das Interaktive, was das angeht. Also, die Berlinische Galerie ist, muss man sagen, massiv gut aufgestellt, was das Social Media Kram betrifft. Ja? Die haben irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Follower bei Instagram oder so. Du meinst massive. Massive, ja. Das ist ein massives Museum, würde ich fast sagen. Nee, sehr, sehr gut aufgestellt und die machen da einen tollen Job. Die arbeiten irgendwie oder haben auch Connections zu This Ain't Art School, was auch ein toller Instagram-Account ist, kann ich wirklich empfehlen. Sehr, sehr cool, die machen da viel, machen, glaube ich, auch viel so Blogger-Instagrammer-Events, aber so in der also bis darauf, davon abgesehen, dass man, wenn man googelt, ein PDF findet, auf dem steht, ja, sie dürfen auch Fotos machen, aber seien sie bloß vorsichtig, wenn sie die posten. Ist da nicht so viel so, hey, machen Sie, also du wirst nicht dazu aufgefordert zu interagieren, mach ein Foto, mach ein Selfie, mach irgendwas. Muss ja nicht, so, ist schon klar. Nee. Aber irgendwie in der, es passiert nicht viel. Aber das meine ich nicht mit Barriere. Komm, Matthias, ist auch keine Kirmes da. Ja, aber eben. Das Museum ist auch keine Spaßveranstaltung. Ja, doch, macht schon Spaß. Also, ja. was ich nur sagen wollte mit diesem, warum ich euch gefragt habe jetzt mit dem Einladen und so weiter, genau. Ist, dass ich schon in also andere Kunst, sagen wir mal das Tate Modern oder das Museum Ludwig in Köln kenne ich halt gut. Das ist so eine warme Atmosphäre da einfach in der, da in ich der. Ich war eigentlich ganz froh, dass es schön kühl war. Nein, das meine ich doch gar nicht. Da ist auch eine Klimaanlage an. Also ganz davon abgesehen, dass das in London natürlich alles umsonst ist und deswegen auch einfach ein anderes Publikum drin ist. Also vielleicht vielleicht muss man darüber eben die Barriere runterschrauben, weiß ich nicht. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, aber ich hatte Hätte, irgendwie, ja. irgendwie ist es schon von diesen Hallenartigen und diesen Eingangsartigen, du kommst erstmal in so ein Darkroom, wo dann so ein Film läuft. Also es ist schon. Andere Wahrnehmung, als ich das hatte. Naja, aber ich fand schon vom Eingangsdings her sehr, bin ich jetzt hier richtig? Was? Und ja, voll. Ach so, du meinst, wo die Installation war, okay. Die Installation, das war ja schon so, sind wir richtig abgebogen und so? Okay, ja, ich wusste es nicht. Ich wollte einfach nur mal gucken. Die Installation war insofern cool. Das war Jörgs Ausstellung, die wir da reingelaufen haben. Genau, Jörgs Installation. Ja. Die war schon cool. Das war ja so eine Regen-Installation und dann fühlte man sich noch kühler. Aber es war trotzdem alles so ein, ich weiß nicht, es war nicht so wahnsinnig schwellenarm. Okay. Schwellenangst. Ja. Vielleicht habe ich auch Schwellenangst. Keine Ahnung. Vielleicht mag ich auch dunkle Räume einfach nicht. Ja, aber ich fand, was halt so ein bisschen gefehlt hat, war so eine Fletzgelegenheit. Weißt du, so. Ja, deswegen waren die Tastobjekte so gut, weil da waren also die Bänke. Moment, langsam kriege ich den Eindruck, ihr wart in einem komplett anderen Museum als ich. Also bei den Tastobjekten konnte man sich ganz bezaubern. Wir waren ja auch schon ganz schön angeschickert, als wir ankamen. Ja, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig erinnern. Das haben wir auch direkt von der Arbeit, da hat man natürlich. Ja, nein, aber also es gab überall, also es gab Sitzgelegenheiten, gerade an den Tastobjekten, was ich auch sehr, sehr gut fand, dass man da sitzen und tasten. Zwei meiner Lieblings Gelegenheiten. So, aber so generell einfach so ein bisschen. Ich taste lieber im Fliegen. Nein, aber ich meine, diese riesige Halle, der ganze, da ist, also bis auf ältere Damen, die sich diese berühmten Museumsklapphocker da mitgenommen haben, was auch super gut ist, dass die die haben, ist da irgendwie nichts. Es ist eine große, leere Halle. Mit Kunst drin. Mit Kunst, wenn du das Kunst nennen magst. Nein, Quatsch. Nee, das macht einen Eindruck, du kommst rein, ich fand die Halle super cool, aber es ist irgendwie nicht so, hey, komm rein, setz dich erstmal, guck dich erstmal um, orientier dich mal so ein bisschen, sondern es ist so ein bisschen, da ist der Durchlauf halt durch die Halle. Da ist halt kein Brachiosaurus in der Halle. Basta. Das war das, was ich euch eigentlich die ganze Zeit sagen wollte. Du wolltest auch viel Dino drauf hinaus. Jetzt sag das doch gleich. Ja, das stimmt natürlich. Das ist das große Manko an der Berlinischen Galerie. Ja. Das stimmt. Ja, gut. Okay. Wollen wir mal langsam zum Fazit kommen? Mhm. Jetzt haben wir gar nicht über Kunst geredet eigentlich. Hast du noch mal über dein Notizzettel? Soll ich noch mal in meinen Notizzettel gucken? Warte mal gerade. Ja. Ich habe versucht, ein bisschen über Kunst zu reden. Milch, Brot, Saft, also wenn Äpfel. Ihr über Kunst reden wollt, gerade nee, geht da vielleicht einfach besser hin. Das ist viel besser, als ich den Quatsch hier anzuhören. Ja, aber geht da auch mit Leuten hin, weil ich finde es ja immer super, sich mit Leuten darüber zu unterhalten, weil dann dadurch kriegt man wirklich nochmal einen ganz tieferen Einblick. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir, also auch für das sehr, sehr charmante, ich möchte es nochmal erwähnen, Wachpersonal oder Besucherbetreuer, was auch immer. Ja komm, wir wollen uns jetzt auch nicht einschleimen. Nein, da sind wir aber sehr positiv aufgefallen, weil wir, ich glaube, allen anderen auf den Wecker gingen da drin. Aber was? Ich dachte, ach, ey, wie schön, da kann man mal zuhören. In welchem Museum wart ihr denn? Wieso sind wir denn den Leuten auf den Wecker gegangen? Nee, wir sind den Leuten nicht auf den Wecker gegangen. Die waren schon sehr lebhaft, sagen wir es mal so. Ja, aber die anderen, die waren einfach nur Schnarchnasen. Ey, ja. Das nächste Mal, wenn wir in Kunstmuseum gehen, dann benehmen wir uns endlich mal normal und sprechen ganz normal Lautstärke. Wir haben doch ganz normal uns benommen. Ihr habt immer geflüstert. Was sagt denn jetzt dein Notizzettel? Ja, nee, der sagt, wir haben schon alle Themen abgehandelt, die ich mir aufgeschrieben habe. Jetzt haben wir leider gar nicht irgendwie über schöne Gemälde und Fotografien gesprochen, die uns so angesprochen haben. Ne? Habe ich euch doch versucht zu fragen. Ja. Ihr hört ja überhaupt nicht auf mich. Ja. Machen wir dann ein andermal. Machen wir dann ein andermal. Nein, lass uns doch mal zum Fazit kommen. Jetzt. Mein Fazit ist, geht alle in die Berliner Galerie. Berlinische Galerie. Und habt keine Angst, ihr müsst da auch gar nicht flüstern. Und es ist sehr einladend. Und da laufen nicht nur doofe Bildungsbürger rum, sondern da kann man auch einfach mal ganz normal irgendwie am Nachmittag hingehen. Man kann da ein Käffchen trinken und sich ein paar schöne und ein paar hässliche Sachen angucken. Und das ist irgendwie, da ist man, weiß ich nicht, eine Stunde lang, nee, wir waren anderthalb Stunden oder so drin, aber wir haben uns die Sachen auch, oder zwei, wir haben uns die Sachen natürlich auch ein bisschen, ja, aber man kann auch einfach mal reingehen, irgendwie für, auch vielleicht nur für ein halbes Stündchen oder so. Und ich weiß nicht, man nimmt auf jeden Fall immer was mit. Das ist ein super Ding, zum einfach so zu flanieren. Man muss nicht immer ständig alle Angebote und alles so durchsteigen und irgendwie alle Texte lesen und irgendwie alle Kunstströmungen irgendwie nachvollziehen, sondern man kann da auch einfach mal die Hände schön hinterm Rücken zusammenschlagen und da einfach mal dreiviertel Stunde durchlatschen. Und ich finde das super da. Mhm. Dauerstellung, Thumbs up. Ja, auf jeden Fall. Also dann zu meinem Fazit, ich sehe das ähnlich. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe, glaube ich, sehr viel gesehen, ein paar Bekannte, viel Unbekanntes. einen guten Überblick über die letzten 100 Jahre Berliner oder Berlin-Umkreis Geschichte der Kunst erfahren. Das fand ich ganz gut und ich glaube, es ist ein schönes Museum, wenn man weiß, man hat jemanden auch zu Besuch vielleicht irgendwie in Berlin, der sich mit Kunst gern beschäftigt, dann kann man den gut damit hinnehmen, weil man bekommt wirklich einen guten Überblick. Das fand ich echt angenehm. Ja, und man muss sich noch nicht mal vorher mit Kunst beschäftigt haben, wenn ich kurz unterbrechen darf. Also ich bin das beste Beispiel. Genau. Ja, das sieht man. Nee, also das ist auf jeden Fall, das fand ich ziemlich gut und irgendwie die Jahreskarte kostet irgendwie 90 Euro, das ist natürlich schon, muss man sich überlegen. Aber ich finde, das ist auch ein Museum, ich würde da auch nochmal hingehen. Und das, also auch für die Sonderausstellung würde ich mir auch gerne mal anschauen, was es da so gibt. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich bin jetzt, also ich stehe sonst eher auf Geschichte und Archäologie. Aber das ist sieht irgendwie, man. Das war, genau, das sieht auch aus wie angegraben. Ja, nee, das ist auf jeden Fall, geht da mal hin, mach das mal. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich, das klang jetzt irgendwie so ein bisschen blöd von mir, dass es nicht so einladend war. Natürlich ist es einladend und schön klimatisiert. Nein, ich fand es ein ganz wunderbares Kunstmuseum, weil obwohl ich mich viel mit Kunst beschäftigt habe und eigentlich auch von Kunst nicht genug kriegen kann, bin ich schon in den meisten Kunstmuseen nach, sagen wir mal, 10 Räumen zerschlagen und habe immer noch nicht nur ein Drittel gesehen. Diesmal erst noch 11. Und diesmal war das so, ach, jetzt kommen noch 1-2 Räume, aber dann ist Schluss und dann, und das geht mir wirklich so. Ich brauche dann auch eine Pause und ich möchte es dann auch alles sacken lassen, weil mich das auch alles so inspiriert und auch weil ich darüber so viel nachdenke. Und ich habe ja so ein paar Gemälde haben wir schon angesprochen, finde ich. Eins möchte ich so ein bisschen noch herausnehmen, diesen Straßenlärm, weil mir das so im Kopf noch ist. Das verlinken wir auch. Ja, das ist wunderschön und das zeigt auch wirklich ganz toll, was ich empfunden habe, als ich jetzt nach Berlin gezogen bin. Weil es war so, das ist wirklich Straßenlärm, dieses Bild zeigt es aber auf so eine positive Art und Weise. Klar, ich finde Straßenverkehr in Berlin überhaupt nichts Positives manchmal, aber dieses Bild hat es so eine ganz tolle Ausstrahlung, also hat Berlin mit so einer ganz tollen Ausstrahlung gezeigt und das sind zum Beispiel so zwei große Buchstaben, dieses A und Z, die da so rauspreschen aus diesem ganzen Wust. Und man könnte irgendwie, keine Ahnung, sowas wie A bis Z, also so alles irgendwie darin sehen, aber man könnte auch Jazz darin lesen. Ja. Und da kommen so Jazztöne oder sowas aus einer Tür raus. Also das Bild ist wirklich ein sehr akustisches Bild und ich bin ein super akustischer Mensch, vielleicht hat mich das deswegen auch so angesprochen. Aber an diesem Bild möchte ich einfach zeigen, dass jeder findet, da so mindestens eine Sache oder ein Gemälde, ein Kunstwerk, was ihn an Berlin erinnert, was ihn an sich selber auch so ein bisschen mit dem man was anfangen kann, weil es so vielfältig ist und es ist eine große Kunst, deswegen nochmal ein großes Lob an die Kuratoren, finde ich, und an die diese Dauerausstellung zusammengestellt haben, diese Auswahl zu treffen und auch mal zu sagen, wir zeigen nicht alles, wir zeigen wirklich nur ein bisschen und das reicht auch. Und das müssen ganz viele Museen, finde ich, machen, weil wir sind halt nicht London, wo man kostenlos ins Museum gehen kann, dann geht man dann vielleicht wirklich 3-4 Mal im Jahr und guckt sich dann halt nur 2-3 Räume an, sondern man denkt, man muss dann wirklich mal alles sehen und das ist in der Berlinischen Galerie wirklich richtig gut gemacht. Ich würde da auch voll mit meinem Besuch hingehen. Könnt ihr schon mal anmelden. Fand es richtig gut. Genau. Ich wollte euch nur noch mitgeben, haltet auch die Berlinische Galerie vor allem auch in Zukunft im Auge. Was ich so mitbekommen habe in der Szene, ist, dass da einfach auch viel, viel passiert. Die haben viel vor. Die wollen noch viel öffentlicher werden, viel mehr Zugang gewähren. Die haben jetzt schon, glaube ich, direkt vorne rechts neben dem Eingang quasi so einen Workshop-Raum, wo viel passiert. Die wollen auch, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe, die Museumspädagogik und diese aktive Teilhabe noch viel mehr in die Ausstellung, in die Ausstellungsräume auch in die Nähe bringen. Also auch das wird spannend sein, zu sehen, was da passiert. Genau. Jetzt, wo wir schon am Ende des Podcasts sind, fallen mir natürlich wieder zigtausend Sachen an, die wir noch hätten besprechen können. Also zum Beispiel, wo ist die Videokunst gewesen oder wo ist die Installationskunst gewesen und so. Aber das ist vielleicht auch, diese Fragen kann man vielleicht auch in den Kommentarspalten auf museumbug.net vielleicht weiterführen. ist eine Möglichkeit, sich da vielleicht weiter drüber zu unterhalten. Liebe Berlinische Galerie, vielleicht willst du da ja auch mal was reinschreiben, keine Ahnung. Oder auch mal dem Matthias auf Museum Backcast auf Twitter antworten, @museumbackcast. Und natürlich sind wir da auch für alle anderen Leute kontaktierbar. Genau. Richtig? Bitte schreiben Sie uns. Bitte meldet dich. Bitte meldet euch. Genau. manchmal, also ist da auch was Interessantes bei. Nein, auf jeden Fall, meldet euch. Wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar und vor allem auch, und das ist ganz wichtig, und das ist das Erste, was ihr jetzt macht. Ihr geht sofort irgendwo auf iTunes. Das gibt's ja demnächst gar nicht mehr übrigens. Wird zerschlagen. Was? Das Programm. Das Programm. aber das ist was anderes. Und dann geht ihr dahin so und dann gebt ihr da muggelige 5 Sterne ein und schreibt dazu: Jörg, ich mag dich voll gern. Willst du mit mir ein Eis essen gehen? Sowas. So, das ist unser Niveau. Ja, an solche Kommentare könnte ich mich gewöhnen. Genau. Ja. Ja. Und ja. Ich werde jetzt, sag mal, sollen wir nicht unser Büro in die Berlinische Galerie verlegen? Nee, du meinst wegen, weil es jetzt so heiß ist? Ja. Das ja. geht aber nicht, weil unser Büro ist eigentlich ist unser Büro im Kombrink. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt heute. Stimmt, oh, da sind wir wieder in unserem das schönen, kühlste Café in ganz lauschigen Kombrink, genau. Genau, geht da auch mal ganz gerne hin und esst mal zum Beispiel schöne Käsespätzle mittwochs. Hashtag unbezahlte Werbung. Ja, genau. Ja, super. Dann würde ich sagen, das war der Museum Bug mal wieder. Genau. Mein Name ist Martha. Mein Name ist ähnlich wie Jörg. Und ich bin Matthias. Bis dann, Leute. Tschüss.